Du mit deiner Zahnspange. Ich mit meiner Zahnspange. Du mit deiner Zahnspange. Ich mit meiner Zahnspange. Mit ihrer Fäkalhumoristik unterwegs.